Transparenz für die Ohren. Schönen guten Abend auch an Gabriele. Dankeschön fürs Protokollschreiben. Wir starten pünktlich. Vorweg die Frage: Zulassung Gäste, Audioaufzeichnung, gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall, von daher bleibt es dabei. Aufzeichnung läuft und Gäste sind zugelassen. Beschlussfähigkeit ist gegeben, genau so ist es. Kommen wir direkt zu Top 1, Genehmigung des letzten Protokolls. Der Link ist im Pad und gestimmt haben dafür schon ich, Hermi, Lothar, Marc und dann fehlt mir noch der Michael. Müsste drin sein. Jetzt bist du mit drin. Damit ist das Protokoll angenommen. Dankeschön. Oh, Stefan, ja, keine Hektik. Top 2 Termin der nächsten Sitzung ist der 23.04. wie immer 20 Uhr hier im Mumble. Starten wir direkt weiter mit Top 3 Bericht des Vorstandes. Seko wird nachtragen, der kommt gerade aus dem Urlaub. Das heißt, ich komme eben um die Ecke. Ich war beim Landestreffen in Brandenburg, ich war bei der BUFU-Sprechstunde, habe das Arbeitsmammel mit meiner Rechtsabteilung wieder gemacht und ansonsten mache ich im Moment gerade Ostern, noch ein bisschen Urlaub. Christos ist auch im Urlaub, der Bernd hat was eingetragen. Ah, Piratenurlaub, okay. Auf Stefan warten wir noch, der hat aber eingetragen, dass er beim Verwaltungstreffen war und von daher gebe ich einfach erstmal an Lothar. Ich habe die letzten zwei Wochen so über Ostern ein bisschen ruhiger gemacht auch, war halt die obligatorische Mumble für Schatzmeister und das Mumble fürs Beitragskonto. Dann das, was ich in der letzten Sitzung angekündigt habe, diese Finanzdarstellung offener Haushalt bei uns, das ist jetzt gestartet unter finanzen.piratenpartei.de. Sind auch schon einige Landesverbände mit eingebunden gleich zu Anfang, das heißt, es läuft ganz gut an. Die Rückmeldungen sind so auch recht positiv. Ja, dann gibt es den Rechenschaftsbericht, der jetzt wieder ansteht. Den Schatzmeister habe ich mal wieder darauf hingewiesen. Und den Status habe ich ins Wiki getragen. Der Link ist im Protokoll. Wenn Fragen sind, nur raus damit. Dankeschön, Lothar. Gibt es Fragen an Lothar? Da ist nichts festzustellen. Dankeschön. Hermi, wärst du so nett und würdest weitermachen, dann kann der Stefan noch in Ruhe seine Punkte eintragen. Aber selbstverständlich. Einen wunderschönen guten Abend von mir. Wir kommen zu den Mitgliederzahlen. Insgesamt haben wir im Moment 22.938 Mitglieder, davon 4.863 stimmberechtigt, was einer Zahlerquote von 21% entspricht. 402 schwebende Mitglieder und 1.367 verifizierte. Ich habe ja heute wieder aufs Vorstandsportal geblockt mit ein paar Details. Wen es interessiert, der findet den Link im Protokoll. Ich habe spaßeshalber, weil ja die BPT-Einladungen bald bevorstehen, mal eben geschaut, wie viele Mitglieder wir ohne E-Mail-Adresse im Moment haben. Das sind 2.268. Das heißt, das Porto für die BPT-Einladungen wird uns 1.406,16 € kosten. Ansonsten habe ich mit Holger Burbach von der Flaschenpost einen Captain's Cast aufgenommen, Link im Protokoll. Ich habe mit unserem großartigen Vorstandsassistenten einen How-To-Antrag an den Bundesvorstand entwickelt. Wenn ihr Anträge stellen wollt, guckt mal da rein, da gibt's ein paar Infos. Wir werden auch versuchen, das irgendwie direkt stringent so umzusetzen. Es gab eine Osteraktion im P-Shop, die war sehr erfolgreich. Wir haben immerhin 7 Artikel ausverkauft. Ansonsten Montagssprechstunde und der Telco-Dienstag hinter mich gebracht. Unter anderem auch ein Mumble mit meinem Gensec-Team, mit Lothar und Michael bezüglich der BPT-Orga. Und ansonsten Osterferien und ein bisschen Arbeit für den Kreisverband. Ja, herzlichen Dank. Fragen an Hermi? Das ist nicht der Fall. Dann gebe ich weiter an Michael, bitte. Ach, Entschuldigung, Marc, ja. Marc, bitte. Jo, ich habe auch an diversen Mumbles teilgenommen, unter anderem auch der Montagssprechstunde und dem Gensec Mumble und unserer Arbeitssitzung. Bei dem Gensec Mumble haben wir noch ein paar technische Geschichten besprochen, was die Akkreditierung BPT angeht, welches Tool wir einsetzen und so weiter. Da werden wir auch die Leute noch informieren, die sich da im Wiki schon als Akkrediteure eingetragen haben. Ansonsten war Ostern und es ist da nichts wirklich Nennenswertes angefallen, was über das Tagesgeschäft hinausgeht. Dankeschön, Marc. Fragen an Marc? Niemand, dann jetzt aber an Michael. Ja, bei mir ist eigentlich auch nichts Nennenswertes angefallen. Es ging primär um den Wahlkampf in Bremen und den Bundesparteitag. Und ansonsten verweise ich wie immer auf mein Vorstandstagebuch. Die Links sind dann im Protokoll. Herzlichen Dank. Fragen an Michael? Ich habe gesehen, dass Stefan schon Zahlen eingetragen hat im Pad, aber im Mumble ist er noch nicht. Fragen an Michael scheinen nicht zu sein. Von daher würde ich vorschlagen, dass wir dann den Stefan nachher nochmal zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir würden dann nochmal zu Top 3 zurückkommen. Ich kann jetzt gerne mit Top 4 mit den Anträgen weitermachen und mit 4.1. Da gibt es das erste Ticket. Piratenpartei wird Mitveranstalter der FSA-Demo am 30.05.2015 in Frankfurt am Main. Freiheit stirbt mit Sicherheit. Wortmeldung. Bitteschön, oder? Tolle Sache, das Teil, diese Veranstaltung. Der Antrag so ist aber extrem problematisch, weil dort steht, dass die Piratenpartei Deutschland einer bestimmten Gruppe mindestens 100, der Antrag empfiehlt 300 € spenden soll. Womit wir wieder bei Parteien unserem alten spenden Problem nicht. sind, ne? Ja, Genau, ich ja. verstehe. Wenn es da irgendwas gibt, was wir direkt finanzieren sollen, wenn da zum Beispiel irgendwelche Flyer gedruckt werden sollen, irgendwelche Plakate gedruckt werden sollen und wir dazu eine Rechnung übernehmen sollen. Wenn die Rechnung auf uns ausgestellt ist, können wir das machen. Aber so Spenden, das ist eher nicht. Ja, das haben wir nun schon öfter gehabt, und da haben wir, glaube ich, auch schon öfter ganz klar darauf hingewiesen, wie wir denn unser Geld einsetzen dürfen. Und Lothar hat es, glaube ich, gerade nochmal deutlich gemacht, so ist es schwierig. Monopol anderer Stelle ist im Moment nicht da, oder? Vorschlag, wir lehnen das jetzt erst einmal ab, mit dem Hinweis, darf gerne nochmal eingebracht werden und dann bitte richtig. Und das ist ja bis zum 30.05. noch ein klein wenig hin. Ja, das hatte ich auch gerade so im Hinterkopf, deswegen die Frage zum Monopol. Aber der Schnappi hat sich gerade gemeldet im Pad zur Wortmeldung. Bist du am Mikro? Ja, guten Abend, ich hoffe, ihr hört mich. Tun wir, bitteschön. Im Prinzip das, was Lothar sagt, ich meine, wir sind in Hessen auch Mitveranstalter und Lothar weiß um die Problematik gerade, gerade wie in der Finanzierung. Das Bündnis selber hat, ja, also ich habe denen auch gesagt, wir können vom Landesverband Hessen gerne was übernehmen, aber so spenden geht nicht. Das akzeptieren die leider nicht, so eine Antwort. Und ich habe gesagt, wir können gerne Flyer übernehmen oder irgendwelche Plakate oder irgendwas, aber da kam bisher noch keine Antwort. Also insofern, wir hätten auch gesagt, wir könnten bis zu 500 € dafür ausgeben und andere Sachen, aber das scheint bei dem Bündnis noch nicht ganz klar zu sein. Also ich weiß auch, dass eine andere Richtung da herrscht, die uns gerade im Moment Gegenwind bestreitet, wo ich gerade versuche, ja, die Wogen zu glätten. Okay, also ist dasselbe Problem auch auf Landesebene. Ich denke, wir sind schon gewillt, uns finanziell zu beteiligen, aber in der Form können wir es leider nicht. Von daher die Korrekt. Ablehnung des Antrages in der Form jetzt. Und ich Ja. würde vorschlagen, dass wir dann auf die Geschichte nochmal zurückkommen. Schnappi, bitte. Also ich würde gerade aufgrund der finanziellen Situation des Bundes schon sagen, wir in Hessen haben dafür Geld und der Bund braucht sich da nicht finanziell zu beteiligen. Also Hessen kann das schon schwuppen, auch finanziell. Und also insofern auch für Ablehnung des Antrages. Ach, du bist ja so ein netter Mann. Haben wir auch getan. Das heißt, wir verweisen dann an den Landesverband Hessen. Dankeschön, Schnappi. Wobei wir natürlich durchaus für die Aktion Werbung machen sollten. Also das denke ich eigentlich selbstverständlich. Ja, unabhängig von den Finanzen. Genau, ja. Okay, wir haben dann hier 1, 2, 3, 4, 5 mal eine Stimme dagegen. Das heißt, derzeit einstimmig abgelehnter Antrag. Warum ist in der Anmerkung nachzulesen? 4.2. Antrag Kostenübernahme Buchscan Bundesschiedsgericht. Ist das Ticket 11675? Da hätte ich eine Wortmeldung zu. Bitteschön. Ich würde gerne dafür stimmen, diesen Antrag zu verschieben bzw. im Umlauf zu beschließen, weil ich da gerne noch ein paar Hintergrundinformationen geklärt haben möchte. Okay, gibt es da weitere Wortmeldungen zu oder irgendwelche Gegenstimmen? Nicht direkt Gegenstimmen, aber zum Beispiel, wenn der Paarland dort gescannt werden soll, also da gibt es sicher ein paar Seiten, die auch für Parteien relevant sind, aber da gibt es auch massenhaft Seiten, die für Parteien gänzlich irrelevant sind, das ganze Familienrecht und sowas, zum Beispiel das Gesellschaftsrecht, was es da nicht alles gibt. Von daher mögen doch die Antragsteller nochmal darlegen, wieso sie das ganze Buch da digitalisiert haben möchten und ob es da nicht eine kostengünstige Lösung gäbe. Danke, Michael. Lothar, war das noch was? Im Prinzip, Carsten, Michael, ihr seid so für die Rechtsabteilung und Rechtsfragen zuständig. Das heißt, im Prinzip müsst ihr sagen, ob es sinnvoll ist oder nicht. Von den Kosten her würde es ins Budget reinpassen. Aber ob das eine sinnvolle Ausgabe ist oder nicht, das müsst ihr eigentlich sagen. Ja, okay. Ich denke, das, was Michael sagt, hat schon Hand und Fuß, weil Familienrecht wird uns, glaube ich, weniger betreffen. Und von daher denke ich, sollte es auch kein Problem sein, dass, was Hermi sagte, ist ja jetzt keine Ablehnung, sondern dass wir den Antrag verschieben und gegebenenfalls auch im Umlauf entscheiden. Da sehe ich jetzt kein Problem, es sei denn, es wehrt sich jemand mit Händen und Füßen dagegen. Und das scheint nicht der Fall zu sein, von daher würde ich den Antrag verschieben, um 14 Tage auf jeden Fall. Guten Abend und kurze Sorry, dass ich ersetzt habe. Hallo Stefan, schön, dass du überhaupt da bist. Guten Abend. Moment, jetzt verschoben in Umlauf oder verschoben auf die nächste Sitzung? Ne, mach mal erstmal bitte auf die nächste Sitzung. Dankeschön. Okay, Stefan, möchtest du eben zurück zu Punkt 3, deine Kontovorstellung, Informationen? Okay, ich habe es eben schon mal im Pad eingetragen. Allerdings habe ich jetzt noch nicht zusammengerechnet. Also die Kontostände stehen im Pad. GLS, unser normales Konto, 64.000 und ein bisschen kleines. Tagesgeld 284.000. P-Shop 2.300, WGB 17.258,71 und das Beitragskonto hat 118.000. Ja, ansonsten über meine vergangenen Tätigkeiten. Ich war zum letzten Mal im Verwaltungstreffen 7. und 8. März und war danach leider längere Zeit krank ausgefallen und bin jetzt momentan auch ein bisschen mit der Schatzmeisterei SH beschäftigt. Soweit zu meinem kurzen Rechenschaftsbericht. Ja, danke schön, Stefan, und schön, dass du wieder dabei bist. Gibt es Fragen an Stefan? Ja, wie geht es dir? Genau, Stefan, wie geht es dir? Danke, gut, ich bin wieder fit und nachdem ich mal so eine Kinderkrankheit in Anführungszeichen runtergerissen hat, bin ich froh, dass ich nur da hier geschrien habe und nicht noch bei jedem weiter am Scheiß. Ja, ist okay. Gut, vielen Dank auf jeden Fall erstmal. Und wir würden dann jetzt springen zurück zum Punkt Anträge. 4.3 wären wir dann jetzt. Antrag auf teilweise Finanzierung, Bundesparteitag 15.1 Quartett. Aha. Ja, eine Frage hätte ich dazu. Budget Bundesparteitag oder Budget Flaschenpost? Das ist eine gute Frage. Im Zweifelsfall da, wo es besser reinpasst. Moment mal, ja. Im Zweifelsfall da, wo der Antrag herkommt. Ah, das wäre aber ganz schön heftig. Warte mal. Ja, aber eigentlich hat es mit der Flaschenpost nicht direkt was zu tun, auch wenn es die Flaschenpostredaktion macht. Genau, das sind ja nur diejenigen, die es umsetzen. Das sehe ich auch so. Nein, ich würde dafür plädieren, das aus dem Budget des BPTs zu nehmen. Ich habe dazu auch eine vielleicht etwas ketzerische Frage. Bitteschön. Brauchen wir das? Also mal ungeachtet dessen, dass es eine coole Idee ist, dass es sehr charmant ist und dass ich die Flaschenpostredaktion sehr für ihre Ideen und für ihr Engagement schätze. Brauchen wir das? Also ich finde schon wichtig, dass sich die Mitglieder vernünftig auf die Kandidaten vorbereiten können. Ja, das ist natürlich grundsätzlich wichtig und auch sehr unterstützenswert. Allerdings wird dieses Quartett ja dann zum BPT ausgegeben und nicht vorher. Also wer sich dann im Vorfeld, eine Woche vorher oder so, noch nicht damit auseinandergesetzt hat, welche Kandidaten zur Wahl stehen, der wird es anhand des Quartetts am Tag selbst auch nicht wirklich mehr können, oder? Also ich will das jetzt nicht schlecht reden, die Idee. Ich finde die ja nach wie vor nett, aber so im Rahmen der Finanzen oder so ist das vielleicht ein Luxus, den wir uns nicht unbedingt leisten müssen. Vorschlag ganz pragmatisch. Nachdem ja von 450 bereits jetzt 200 über zweckgebundene Spenden reingekommen sind, also über die Parteienfinanzierung wäre es fast ein Nullsummenspiel, wenn auch nicht für den Bundesverband. Würde ich sagen, wir sagen, okay, sobald mindestens 50% der Summe über zweckgebundene Spenden reingekommen sind, gibt der BUFO halt die andere Hälfte dazu und gut ist. Und wenn wir das machen, sage ich eine Spende von weiteren 50 Euro zu. Ja, dann läuft's doch, oder? Okay. Läuft. So. Also ich finde das auch wenn du natürlich recht hast, Hermi, aber ich finde es eigentlich relativ schön, wenn man am Tag der Wahl oder an den Wahltagen dann mit diesem Quartett sich noch eine bessere Übersicht schaffen kann. Also ich finde die ganz nützlich und ich denke, dass wir dann jetzt die restliche Summe auch hinbiegen. Oh, ich sehe gerade im Patchet, der Schnappi bietet auch 50 Euro an. Vielen Dank. Hey, genau. Schnappi, vielen Dank. Verwendungszweck, Lothar oder Stefan, bitte? BPT-Quartett, würde ich sagen. Dann weiß man, dass es dafür ist. Erfolg. Ja, kurz und schmerzlos. Dann bitte ich um eure Stimmen. Ja, wenn ihr jetzt alle Ja sagt, muss ich ja 50 Euro spenden, ne? Okay, alles klar. Mach die Tasche auf. Dann mache ich das. Hervorragend. Danke an alle die spenden und danke an die Redaktion von der Flaschenpost, dass sie das wieder zusammenstellen. 4-4. Da hätte ich kurze Antragstextbeauftragung Arbeitsgruppe BO-Verifizierung. Da hätte ich die Bitte, dass wir den vertagen, weil der erst heute Nachmittag reinkam und da muss ich leider selber auch sagen, das ist mir jetzt ein bisschen zu hektisch, wenn es da keine Gegenstimmen gibt. Keine Gegenstimmen von mir aus, können wir auch einen Umlaufbeschluss draus machen. Ja, aber erstmal würde ich ihn gerne um die 14 Tage auf jeden Fall erstmal verschieben. Ja, habe ich überhaupt keinen Stress damit, habe ich im Antragstext bereits geschrieben. Ist wirklich sehr kurzfristig reingekommen. Danke, Michael. Dann ist er vertagt auf die Sitzung 23.04. Und wir kämen zu Punkt 4.5. Antrag auf Organisation eines bundesweiten Aktionstages für Transparenz bei Politikern, Parteien, Räten, Landtagen und Verwaltung. Aha. Da habe ich eine Wortmeldung zu. Bitteschön. Ich finde das erstmal so betrachtet eine nette Idee. Ich tue mich jetzt allerdings schwer damit, da jetzt irgendwie jubelnd dafür oder dagegen zu schreien, wenn nicht die Meinung unserer Polge ist, die das letzten Endes dann auch irgendwie durchführen und organisieren müssen, nicht kenne. Deswegen wäre ich da auch für eine Vertagung beziehungsweise für einen Beschluss im Umlauf. Danke. Ja, und ergänzend, solche Anträge würde ich viel lieber dann zustimmen, wenn da schon stehen würden, die und jene Piraten sind bereit, sich darum zu kümmern. Weil so beschließen wir im Prinzip Arbeit für unsere Polgefs. Es soll ja auch nicht alles vom Vorstand ausgehen. Danke, Michael. Jo. Beides sehe ich genauso. Also da ist auch sehr viel Potenzial in diesem Antrag. Der ist auch nicht unbedingt konkret abgesteckt. Ja, auch da Vertagung, bitte. 23. So, wenn ich das richtig sehe, sind wir damit bei den Anträgen auch schon durch. Hinweis Top 5, sonstiges Umlauf. Da war das Pad kurz weg. Die Umlaufbeschlüsse findet ihr immer, wie immer, unter dem entsprechenden Link im Redmine. Und ich würde dann jetzt zu Top 6 kommen, Fragen an den BUFO. Gibt es Fragen? CC, bitte. Du bist leider nicht zu hören. Immer noch nicht. Dann bin ich vielleicht jetzt zu hören. Jetzt bist du zu hören, ja. Oder ich bin jetzt zu hören? Du bist jetzt zu hören. Bin ich jetzt zu hören? Ja, du bist zu hören. Ich hoffe, deine Frage an den BUFO beschränkt sich nicht nur darauf, ob du zu hören bist. Und da war er wieder weg. Aber Michael, das wäre doch eine schöne Frage, können wir okay. Beantworten. Das ist eine Frage an Hermi. Und zwar, Hermi, du hast vor ein paar Tagen einen Tweet abgesetzt, der massivst missverständlich war. Zunächst hast du den abgesetzt, um zu zeigen, dass Fefe etwas sehr, sehr Missverständliches bis ziemlich Dummes, je nach Auffassung, getextet hat, oder wolltest du den dir zu eigen machen? Und für den Fall, dass du diesen Tweet, dass du dieses Zitat zu eigen machen wolltest, wäre ich an deinen Argumenten für insbesondere für Faschismus interessiert. Da machen wir jetzt natürlich ein Fass auf, ne? Also erstens, ich habe dieses Zitat getwittert, Punkt. Ob das jetzt dumm ist oder peinlich oder missverständlich und so weiter, das bleibt ja jedem irgendwie freigestellt, wie er das sieht. Aus meiner Sicht besagt dieses Zitat nicht, dass es grundsätzlich Gegenargumente gegen Antifaschismus gibt und vor allem nicht gegen den Antifaschismus, sondern da steht ja explizit drin, euer Antifaschismus. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren, dass in diesem Zitat und auch im Fefes Blogbeitrag in erster Linie die Methodik von manchen Personen kritisiert wird und nicht der Antifaschismus und der Feminismus an sich. Ja, danke, Hermi. Weitere Fragen an den Bufo? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann will ich hier nochmal auf unsere nächste Sitzung hinweisen. 23.04. selbe Stelle wieder hier im Mumble. Und ich würde dann jetzt hiermit die Bufo-Sitzung beenden. Ich danke für euer Dasein, ich danke für euer Zuhören, ich danke für die Anträge und wünsche euch noch eine schöne Nach-Osterwoche. Kommt gut durch und dann ein schönes Wochenende. Den einen oder anderen sieht man ja am Wochenende. Ja, dann gleichfalls. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.